Seitdem die beiden Brüder, beide wir verloren. Seid aber fort, dass ihr von Argos ist vergangene Nacht, weiß ich nichts weiter mehr und bin nicht glücklicher und nicht betrübter. Was dacht ich wohl und rief dich aus dem Hoftor darum, dass du's besonders hören könntest? Was ist? Du scheinst ein rotes Wort zu färben. Hat der gute Kreon dir und mir, denn mich auch mein ich, kundgetan. Und hierher kommt er, dies Unwissenden deutlich zu melden, und die Sache sei nicht wie für nichts. Wer etwas tut dabei, dem wird der Tod steinigen im Orte. tun ist sinnlos. Befehlen will ich nicht. Und wolltest du's nun noch tun, es wär in deiner Hilfe Lust nicht. Nein, denke du, wie dir's gefällt. Doch. Tun bin linkisch ich geboren. Nimm nur zum Vorwand dies. Ich aber gehe ein Grab dem liebsten Bruder aufzuwerfen. Ich arme, oh wie fürchte ich für dich. Mir rate nicht, komm aus mit deinem Leben. Meinwegen, lass die Tat nur niemand hören. Halt dich jetzt still, so kann ich mit dabei sein. Oh, mir schrei nur dich auf. Ich hasse nur noch mehr dich. Schweigst du und sagst nicht dieses aus vor allen? Weißt, wem ich gefallen muss am meisten? Könntest du es, doch Untunliches versuchst du. Gewiss, kann ich es nicht, so muss ich's lassen. Gleich anfangs muss niemand Untunliches jagen. Machst du so etwas damit? Hast ich dich? Ich bin überall nicht so empfindsam, dass ich sollt unschönen Todes sterben.